kommt nur da halt nur nach. 30k für die Uhr, heute Standard. Damals arm, aber heute läuft das anders. Alles Gold, scheißegal, was ich anfange. Hauptsache Single Charts, ich bin Stammgast. 30k für die Uhr, heute Standard. Damals arm, aber heute läuft das anders. Alles Gold, scheißegal, was ich anfange. Hauptsache Single Charts, ich bin Stammgast. Jeder kennt mich, weil ich keine halben Sachen mach. Auf meiner Asche bleibe ich, bis die Kasse platzt. Wenn ich komm, denken sich die Leute, alles klar. Der Typ ist echt, egal ob Koppen oder halt nur nach. Jeder kennt mich, weil ich keine halben Sachen mach.